And we'll just continue in the book of 1 Samuel. Erstes Buch Samuel. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That we can be here. Dass wir hier sein können. And I pray that you would bless these words to our hearts. Und ich bete, dass du diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden lässt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Verse 1. And it came about when Samuel was old that he appointed his sons judges over Israel. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Now the name of his firstborn was Joel. Der Name seines Erstgeborenen war Joel. And the second was Abijah. Und der Name seines zweiten Abija. They were judging in Beersheba. Sie waren Richter in Beersheba. His sons, however, did not walk in his ways. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. But turned aside after dishonest gain. Und sie suchten ihren Vorteil. And took bribes. Und nahmen Bestechungsgeschenke. And perverted justice. Und beugten das Recht. So no guarantee that if you're a spiritual parent, you're going to have spiritual kids. Also es gibt keine Garantie dafür, dass wenn du ein gottesfürchtiger Elternteil bist, dass du auch gottesfürchtige Kinder hast. Philip, how many kids you have? Philip, wie viele Kinder hast du? Just three, okay. Nur drei, na gut. Verse 4. Vers 4. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Ramah. And they said to him, und sie sagten zu ihm, behold, you have grown old. Siehe, du bist alt geworden. And your sons do not walk in your ways. Und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Now appoint a king for us to judge us like all the nations. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. But the thing was displeasing in the sight of Samuel when they said, give us a king to judge us. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. And Samuel prayed to the Lord. Und Samuel betete zum Herrn. The Lord said to Samuel, der Herr aber sprach zu Samuel, listen to the voice of the people in regard to all that they say to you. Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. For they have not rejected you. Denn dich nicht haben sie verworfen, but they have rejected me, sondern mich haben sie verworfen, from being king over them. Dass ich nicht König über sie sein soll. It's amazing, huh? Das ist erstaunlich, ja? Now, I want to talk tonight about people who are like this. Ich möchte heute Abend über Menschen sprechen, die so sind. Who like to have a king over them. Die gerne einen König haben über sich. This is an extension of the principle of Dagon in the heart. Das ist eine Ausweitung des Themas Dagon im Herzen. There, first of all, are people who like to be king. Es gibt zunächst einmal Menschen, die gerne König sind. We find this in 1 Corinthians also. Das sehen wir im 1. Korintherbrief. And there are people who like to be under a king. Und es gibt auch Leute, die gern unter einem König sind. People who like to be king are people who like to take the glory that belongs to God. Menschen, die gern König sind, sind Menschen, die die Herrlichkeit an sich nehmen, die eigentlich Gott gehört. In 28 years of walking with the Lord, in den 28 Jahren, in denen ich mit dem Herrn gehe, I have seen more people who like to be king. Habe ich mehr Leute gesehen, die gern König sein möchten, like als Menschen, die nicht gern König sein möchten. People for some reason just like to tell people what to do. Menschen mögen es aus irgendeinem Grund, anderen zu sagen, was sie tun sollen. This is the king syndrome. Das ist das König-Syndrom. We could call it the king complex. Oder wir können es auch Königskomplex nennen. The superiority complex. Den Überheblichkeitskomplex? Yeah, that comes because of such incredible insecurity inside. Der durch ganz unglaubliche Unsicherheit innerlich. Not believing that God works all things to the good. Dass man nicht glaubt, dass bei Gott alle Dinge zum Guten wirken. So it, the root of it is unbelief. Also die Wurzel davon ist Unglaube. And there's no security in God. Und es gibt keine Sicherheit in Gott. Who can work all things to the good? Der alle Dinge zum Guten wirken lassen kann. Every situation is a threat. Aber jede Situation ist eine Bedrohung. And every situation needs to be taken under control. Und jede Situation muss kontrolliert werden. So we have the king complex. Also das ist der Königskomplex. And then people in their insecurity find more security. Und unsichere Menschen finden noch mehr Sicherheit in telling people what to do. Darin, dass sie anderen sagen, was sie tun sollen. And they play God in people's lives. Und sie spielen Gott im Leben anderer Menschen. How many people have heard someone say, "The Lord told me to tell you this"? Zu wie vielen wurde schon gesagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll dir das Folgende sagen? Ich würde fast garantieren, that 95% of the time we hear that, dass 95% der Male, bei denen wir das hören, that person has a superiority complex. Dass diese Person einen Überheblichkeitskomplex hat. And less than 3% of the time, this is really from the Lord. Und in weniger als 3% ist das wirklich vom Herrn. God told me to tell you. Gott hat mir gesagt, das soll ich dir sagen. Why didn't God just tell me? Warum hat er es eigentlich nicht mir direkt gesagt? Right? I mean, why did he have to tell you? Warum musste er es dir sagen? Tell me. Um es mir dann zu sagen. I was praying last night and God didn't say anything to me. Ich habe gestern Abend gebetet und mir hat Gott nichts gesagt. Well, God told me to tell you. Naja, Gott hat mir eben gesagt, ich soll. Oh, really? You have a superiority complex? Ja, du hast eben einen Überheblichkeitskomplex. You have the king complex, right? Vielleicht hast du den Königskomplex. You have to dictate to people. Du musst anderen vorschreiben, so that they bow down to you, damit sie sich vor dir verbeugen, so that your self-identity gets a little bit, what's the word, puffed up or feels better. Damit dein Selbstbild sich ein bisschen erhebt. And the sad thing is, und das Traurige ist, the saddest thing, das Allertraurigste, is that there's certain people who would want me to be in the king position. Ist, dass manche mögen, wenn dass ich in der Königsrolle bin. Tell me what to do. Sag mir, was ich machen soll. I'm gonna tell you what to do. Ich werde dir nicht sagen, was Why du machen would I sollst. Want to live with all that responsibility? Warum sollte ich mit dieser ganzen Verantwortung leben wollen? Why do I want to live a life of controlling people? Warum würde ich gerne ein Leben leben, in dem ich Leute kontrolliere? And dictating to everybody what to do. Und über jeden bestimme, was er jetzt tun soll. Unless I was so unbelievably insecure. Außer ich wäre so unglaublich unsicher. That this is the only way I can feel like I'm somebody. Dass das die einzige Möglichkeit ist, wie ich mich als irgendjemand fühle. And there are people like that. Und es gibt solche Leute. I've been with them. I've been grieved by them. Ich habe mit ihnen Zeit verbracht. Sie People haben mich verletzt. Trying to tell me what God's will is for my life. Oder betrübt. Manche haben versucht mir zu sagen, was Gottes Wille in meinem Leben ist. And they sit in the seat of Moses. Und sie sitzen im Stuhl von Mose. They play God. Sie spielen sich als Gott auf. And they think that God is not grieved at this. Und sie glauben, dass Gott dadurch nicht betrübt ist. He's amazingly grieved. Er ist ganz stark betrübt. I've had certain people in the last 20 years here. In den letzten 20 Jahren gab es Leute hier. Tell me what to do. Sag mir, was ich tun soll. They come for a counseling appointment. Pastor Rob, what should I do? Sie kommen zur Seelsorge und sagen, Pastor Rob, was soll ich machen? Let's pray. Beten wir. Ask God. Fragen wir Gott. No, just tell me what to do. Nein, sag mir einfach, was ich tun soll. I'm not going to tell you what to do. Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Some king? Glaubst du, ich bin da irgendein König? We think we are a kingdom of priests. Wir sind ein Königreich von Priestern. We are not a kingdom with a king. Wir sind kein Königreich mit einem König. Under the king. Unter dem König. And people who want to be told what to do. Und Menschen, die es brauchen, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. It's only because they want to forfeit their right to walk responsibly before the Lord. Die bringen sich um ihr Recht, verantwortlich vor dem Herrn zu leben. There's a lot of people like that. We all have that, like, why doesn't just someone tell me what to do? Es gibt viele und wir haben alle diese Tendenz. Warum sagt mir nicht einfach jemand, was ich tun soll? Did you ever go to a restaurant and just not feel like ordering anything? Bist du schon mal in einem Restaurant gewesen und hast nicht gewusst, was du bestellen sollst? Somebody tell me what to eat, please. Bitte sag mir jetzt, was ich essen soll. I don't know what I want to eat. Ich weiß nicht, was ich essen will. Eat the pineapples with Schwein. Sure. Nimm die Apfel, Ananas mit Schwein. No, the beef with the peppers. Nein, die Paprika mit Rind. Sure. Klar. I'm just tired. I don't want to make decisions. Just somebody tell me what to do. Ich bin einfach müde und ich mag keine Entscheidungen treffen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Somebody take control of my life. Bitte, komm, komm jetzt und nimm Kontrolle über mein Leben. But God wants control. Aber Gott möchte die Kontrolle haben. And we bring people to the Lord. Und wir bringen Menschen zum Herrn. And I'm sure in a congregation of our size. Und ich bin mir sicher, so groß wie wir hier sind. Of any size. In jeder Gemeinde, die so groß ist. Always a percentage of people in the king complex. Gibt es immer einen Prozentsatz, der sich im Königskomplex befindet? Always wanting to dictate to somebody what to do. Die immer jemand anderem aufoktroyieren wollen, was er tun soll. Now, just stay there for a moment. Look at the result of the king syndrome. Schaut euch das Ergebnis so eines Königskomplexes an. Look at verse 10. So Samuel spoke all the words of the Lord to the people who had asked of him for a king. Vers 10. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. And he said, this will be the procedure of the king who will reign over you. Und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. He will take. Er wird nehmen. Verse 13. Vers 13. He will also take. Er wird auch nehmen. Verse 14. He will take. Vers 14. Er wird nehmen. Verse 15. He will take. Vers 15. Er wird nehmen. Verse 16. He will take. Vers 16. Er wird nehmen. Verse 17. He will take. Vers 17. Er wird nehmen. 18. And you will cry. 18. Und ihr werdet schreien. Why do you want someone? Warum wollt ihr jemanden? To be a mediator between you and Christ. Der ein Vermittler ist zwischen euch und Christus. There's only one mediator between God and man, and that is Christ. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch, und das ist Christus. And when we forfeit this responsibility to walk before the Lord. Und wenn wir uns um diese Verantwortung bringen, vor dem Herrn zu gehen, we really lose a lot. Dann verlieren wir ganz viel. Turn to 1 Corinthians 4. Gehen wir zum 1. Korinther 4. Satan will take so much from us. Satan wird uns so viel rauben. Now, 1 Corinthians 4, they seem to have the same problem here. In 1. Korinther 4 scheint es, dass sie dasselbe Problem haben. Verse 7. Vers 7. Paul is writing to the leaders in Corinth. Paulus schreibt an die Leiter in Korinth. For who regards you as superior? Denn wer sieht euch als mit einem Vorrang an? What do you have that you did not receive? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? And if you did receive it, why do you boast as if you had not received it? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? For you are already filled. Schon seid ihr satt. You have already become rich. Schon seid ihr reich geworden. And you have become kings without us. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. And indeed, I wish that you had become kings. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret. So that we also might reign with you. Damit auch wir mit euch herrschen könnten. He's being slightly sarcastic here. Er ist da ein bisschen sarkastisch hier. Verse 9. Vers 9. I think God has exhibited us apostles last of all. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat. As men condemned to death. Wie zum Tod bestimmt. Because we have become a spectacle to the world. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Both to angels and to men. Sowohl Engeln als Menschen. We are fools for Christ's sake. Wir sind Narren um Christi willen. But you are prudent in Christ. Ihr aber seid klug in Christus. We are weak. Wir schwach. But you are strong. Ihr aber stark. You are distinguished. Ihr geehrt. But we are without honor. Wir aber verachtet. To this present hour we are both hungry and thirsty. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst and poorly clothed und sind nackt and are roughly treated and are homeless und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung and we toil und müssen uns und mühen uns ab working with our hands und arbeiten mit unseren eigenen when we Händen are reviled, we bless. Geschmäht segnen wir. When we are persecuted, we endure. Verfolgt dulden wir. When we are slandered, we try to conciliate. Gelästert reden wir gut zu. We have become the scum of the world. Wie ausgierig der Welt sind wir geworden. The dregs of all things. Ein Abschaum aller bis jetzt. Even until now. What do you have that you didn't receive? Was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Now, Paul said here they are hungry, thirsty, poorly dressed. Paulus sagt hier, sie sind hungrig, durstig und kaum angezogen. He said, "What do you have that you have not received?" Er sagt, was habt ihr, was ihr nicht empfangen hättet? I mean, should we just be poorly dressed? Sollen wir einfach mit wenig Kleidung gehen? Should we not buy food? Sollen wir kein Essen kaufen? Should we be homeless? Sollen wir heimatlos sein? So that we can be spiritual? Damit wir geistlich sein können? Is this the point? Geht es darum? Or is the point this? Oder geht es ihm um Folgendes? That these people had a superiority complex. Dass diese Leute einen Überheblichkeitskomplex hatten. Because of what God gave them by grace. Wegen dem, was Gott ihnen durch Gnade gegeben hat. The blessings that they experienced, they consumed. Die Segnungen, die sie empfangen haben, haben sie verbraucht. And they reigned as kings. Und haben wie Herrscher geherrscht. As though they were superior to the apostles. Als wären sie den Aposteln übergeordnet. Because they were better dressed. Weil sie besser angezogen waren. We have homes. What do they have? Wir haben Häuser. Was haben die? Look how we're dressed. Look how they're dressed. Schau, wie wir angezogen sind und schaut euch an, wie sie sich anziehen. Schaut euch unser Essen look an. At the food they eat. Schaut euch deren Essen an. You're not going to take these people serious, are you? Diese Leute kann man doch nicht ernst nehmen, look, oder? We are superior. Schau, wir sind überlegen. The king complex. Der Herrschaftskomplex. And ruling over people. Und über Menschen herrschen. Separating them from the apostles. Sie von den Aposteln abtrennen. When I was in Bible college, als ich in der Bibelschule war, 1978, I was driving to New Jersey, bin ich nach New Jersey gefahren. And these two guys were hitchhiking. Und da waren zwei Autostopper. And they had robes on, you know, und die like hatten white robes. Weiße Mäntel an. And they had like ropes, you know, on the und hatten solche Gürtel, solche yeah Schnüre. And I picked them up. Ich habe sie mitgenommen. I was just bubbling with the Lord. Und ich bin übergesprudelt and they vom jumped Herrn in my car with their white robes. Sie kamen in mein Auto mit diesen weißen Roben. I was just like, it's interesting, yeah. Ich habe mir gedacht, interessant. And I said, what do you, you know, what are you guys? Und ich hab sie gefragt, wer seid ihr? Prophets of the Lord. Propheten des Herrn. That's great. Ah, schön. That's great. Hey, I'm a believer too. Schön, ich bin auch ein Gläubiger. But what kind of believer are you? Was für eine Art von Gläubiger oh, I'm bist du? I'm a born again believer, filled with the Spirit. Oh, ich bin Halleluja ein wiedergeborener Gläubiger, mit dem Heiligen Geist gefüllt. And I'm just loving them and loving them. Und ich gebe ihnen Liebe. And they Liebe are throwing dart after dart at me. Und sie schmeißen einen Pfeil nach dem anderen they auf mich. Saying, how can you be a believer? Sie sagen, wie kannst du ein Gläubiger sein? You look at this car. Schau dir dieses Auto an. Driving a car, we have separated ourselves from the world. Du fährst ein Auto, aber wir haben uns von der Welt entfernt. Really? Wirklich? I'm just listening to this and listening. Ich höre mir das einfach an. Really? Wirklich? You guys separate yourself from the world. Ihr habt euch von der Welt getrennt. And I'm just driving. Und ich fahre da so vor mich hin. Yes, we are holy. Ja, wir sind you heilig. Are sinful. Du bist sündig. We are out of the world and you are in the world. Wir sind aus der Welt raus und du bist noch drinnen. Look at the way you're dressed. We dress like the apostles dressed. Schau dir an, wie du dich anziehst. Wir ziehen uns an wie der Apostel. I said, so the apostles didn't drive in cars. Ich habe gesagt, na ja, und wenn die Apostel schon nicht in Autos gefahren sind. They said, no. Sagten sie nein. Then get out. Dann habe ich angehalten und gesagt, steigt aus. Get out of my car. Steigt aus dem Auto aus. I said, you hypocrites. Ihr seid Heuchler. You will take a ride from a sinner. Ihr fahrt mit einem Sünder. And then condemn the sinner as you're in his car. Und dann klagt ihr den Sünder an, während ihr in said, seinem Auto get sitzt. Get out of my car. Get out of my car. Geht raus aus meinem Auto. I threw them out. Ich habe sie rausgeschmissen. Best thing I could have ever done for them. Das war das Beste, was ich ihnen je tun könnte. Put up with enough of their hypocrisy. Ich habe mir genug ihrer Heuchelei angehört. This is not what the Lord is talking about. Darüber spricht der Herr nicht. I'm sure that the Apostle Paul did not look like Robinson Crusoe. Ich glaube ganz sicher, dass der Apostel Paulus nicht wie Robinson Crusoe ausgeschaut hat. He used to be a Pharisee. Er war mal ein Pharisäer. I mean, he was dressed like wow. Der war picobello angezogen. And now the things he was wearing were like not so wow. Und jetzt waren aber die Dinge, die er trug, nicht mehr so wow. But we are blessed by whatever God gives us. Aber wir sind gesegnet durch das, was Gott uns gibt. Would I be more spiritual tonight if I dressed like Robinson Crusoe? Wäre ich heute Abend geistlicher, wenn ich mich wie Robinson Crusoe anziehe? By the way, where's the pastor? Übrigens, wo ist eigentlich der Pastor? You see the guy over there? Siehst du den Typen yeah, da hinten? Yeah, the guy with the tie? Ja, den mit der Krawatte? No. Nein. The guy talking to him. Der, der mit ihm spricht. You mean the guy with the hair down to his belt? The hair? So, mit der, der die Haare bis zum Gürtel hat. With that big bushy beard? Mit diesem großen buschigen Bart. With those short kind of pants, underwear, whatever they are? Mit dieser komischen Boxershorts Unterwäsche. Barefoot? Barfuß? Yeah, that's him. Ja, das ist er. You're kidding me. Du machst Spaß. No, it's biblical. Nein, das ist biblisch. Yeah, yeah, I mean, he's like the apostles. Einfach so wie die Apostel. You don't want to get too close to him because he kind of smells. Du willst ihm nicht zu nahe kommen, weil er riecht ein bisschen. What do you have that you haven't received? Was habt ihr, was euch nicht gegeben wurde? This is the point. Darum geht es. I'd like to dress as well as I can. Ich möchte mich so gut anziehen, wie ich nur kann. As long as it's normal. Also solange es normal ist. Wear a tuxedo if I can. I don't want to wear a tuxedo. Ich werde jetzt keinen Tuxedo anziehen, wenn ich das nicht möchte. Smoking. Yeah. Because the way I dress reflects the way I think about the people. Weil so wie ich mich anziehe, das reflektiert, wie ich denke über die Leute, mit denen ich spreche. And I have a lot of respect for you. Und ich respektiere euch sehr. So I'm wearing a tie. Deswegen habe ich eine Krawatte. Now, if I couldn't afford a tie, also wenn ich mir keine Krawatte leisten könnte, no problem. Dann wäre das auch kein Problem. If I could not afford pants, wenn ich keine Hosen mir leisten könnte, that would be okay. Wäre das auch okay. Hey, if I'm called to be an apostle, wenn ich berufen bin, ein Apostel zu sein, I mean, I wouldn't mind being an apostle for a month. Also einen Monat lang würde mir das ja nichts ausmachen. I mean, not so much food, nothing to drink, nicht so viel essen, not so good clothes, nicht so viel zu trinken, nicht so gute Miracles, Kleidung. Man. Aber wahr, ich könnte Wunder vollbringen. I can raise the dead. Ich könnte die Toten auferwecken. I can heal people. Ich könnte Menschen heilen. See Jesus personally. Jesus persönlich sehen. I do that for a month. Das würde ich einen Monat lang Maybe machen. Maybe 6 months. Oder 6 Monate. Yeah. They didn't I mean, come on, that's why God did that. Und darum hat Gott es getan. So the glory would not go to them. Damit die Herrlichkeit nicht an sie ging. Let's just close in Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Galater 4. We were here last time. Hier waren wir letztes Mal auch. And we talked about where did the blessing go? Wir haben darüber gesprochen, wohin ist der Segen gegangen? And in verse 21, tell me you who want to be under law. In Vers 21 sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. That's the same as saying, tell me you who want to have a king. Das ist das gleiche, als würde ich sagen, sagt mir, die ihr einen König wollt. Do you know what you're asking for? Wisst ihr überhaupt, was ihr bittet? Do you really want to be somewhere where someone's always telling you what to do? Willst du wirklich irgendwo sein, wo jemand dir ständig sagt, was du tun musst? Do you really want the preacher to be a dictator? Möchtest du wirklich, dass der Prediger ein Diktator ist? Do you really think there's that much security under the law? Glaubst du wirklich, dass es so viel Sicherheit unter dem Gesetz gibt? There's not. Chapter 5, verse 1. Kapitel 5, Vers 1. It was for freedom that Christ set us free. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Not to be under a dictator. Nicht um unter einem Diktator zu sein. Even if he's saved. Auch wenn er errettet ist. Okay, and let's just close with this. If you go to chapter 6. Schließen wir ab mit Kapitel 6. Verse 12. Vers 12. Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht so that they will not be persecuted for the cross. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. It's that word compel is to force. Das Wort nötigen heißt zwingen. Yeah, these believers were forcing Christians to be circumcised. Diese Gläubigen haben Gläubige gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Yeah, I mean not physically, but they are forcing them mentally, emotionally. Also nicht physisch, körperlich, aber von den Gefühlen her. They didn't want to be persecuted for the cross. Sie wollten nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. They wanted to have something. Sie wollten etwas haben, where people could just do, was die Leute einfach tun können. That could represent their spirituality. Und was dann ihren geistlichen Zustand repräsentieren kann. What can I do? Was kann ich tun? As evidence of spirituality. Als Beweis, dass ich geistlich bin. Read your Bible like I do, young man. Lies deine Bibel so wie ich, junger. Every morning I read at 6 o'clock. Jeden Morgen 6 Uhr lese ich sie. I pray. Und ich bete. For the world. Für die Welt. Do it. Mach das auch. Okay, okay. What else can I do? Was kann ich noch machen? What is that? Was ist das? What is living before somebody? Was bedeutet das, vor jemandem zu leben? And then this person is getting off on it, like, oh, I told them what to do. Oh, oh, oh. Und die Person brüstet sich damit. Ich habe dem gesagt, was er tun soll. I told him to get circumcised, and he did. Ich habe ihm gesagt, dass er sich beschneiden lassen soll, und ha, er hat es gemacht. I told 60 people in the last year to get circumcised, and they did. Ich habe 60 Leuten im letzten Jahr gesagt, sie sollen sich beschneiden, und die haben das alle gemacht. How do you think that makes me feel, huh? Wie glaubst du, dass mich das jetzt fühlen lässt? Pretty good now. Ganz schön gut jetzt. Pretty important. Ganz schön wichtig. You are not important, you're a loser. Du bist nicht wichtig, du bist ein Versager. And you'll stand before the Lord for that. Und dafür wirst du vor dem Herrn because stehen. You are taking the glory to yourself. Weil du die Ehre auf dich selbst you are playing God in somebody's life. Du spielst Gott im Leben von anderen. You think because you can get somebody to do what you think they should do, that's spirituality? Du glaubst nur, weil du es schaffst, jemand anderen zu sagen, was er tun soll, dass das Geistlichkeit ist? Peter wrote in 1 Peter 5, we'll close with this. Petrus schrieb im 1. Petrus 5, und damit wollen wir abschließen. He said, er sagte, be leaders through example. Führt durch Beispiel. Don't lord it over. Herrscht nicht über Don't die anderen. Be a king in someone's life. Seid kein Herrscher im Leben eines anderen. Number one, because people are looking for kings. Erstens, weil Menschen nach Herrschern Ausschau halten. Because they don't want to walk with the Lord. Weil sie nicht mit dem Herrn gehen wollen. They'd rather walk in a little security of the law. Sie gehen lieber in einer kleinen Sicherheit des Gesetzes. How short should my hair be? Wie kurz soll genau mein Haar sein? What kind of clothes should I wear? Welche Kleidung soll ich anziehen? What kind of Bible should I buy? Welche Bibel soll ich kaufen? What kind of song should I sing? Welche Lieder soll ich singen? Where should I work? Wo soll ich arbeiten? Who should I marry? Wen soll ich heiraten? What is that? Was ist das? Come on. Kommt schon. That is such a slap in the face of God. Das ist eine Ohrfeige gegen Gott. We have a relationship with our Father. Wir haben eine Beziehung mit unserem Vater. We don't need a dictator. Wir brauchen keinen Diktator. I can go right to my Father and find His will. Ich kann direkt zu meinem Vater gehen und seinen Willen herausfinden. Paul wrote to Timothy, 2 Timothy 2:7. 2. Timotheus 2:7. Timothy. Schreibt Paulus an Timotheus. God will give you understanding Timotheus, in everything. Gott wird dir Verständnis geben über alles. Why do I need a dictator? Warum brauche ich einen Diktator? I don't need one. Ich brauche keinen. I remember we went through a difficult situation when we were here. Ich erinnere mich, als wir hier waren, dass wir durch eine schwierige Situation and gingen. My wife said, und meine Frau sagte, you better call Pastor Stevens and ask him what to do. Ruf lieber Pastor Stevens an und frag ihn, was du machen sollst. I mean, I understand. I was only 26 years old. Also ich verstehe das. Damals war ich 26. 27. This was the crisis, you know. Oder 27. Das war eine Krise. And I said, I don't have to call him. Und ich sagte, ich brauche ihn nicht anzurufen. You should call him. Du solltest ihn anrufen. I said, you know why I'm not going to call him? Ich sagte, weißt du, warum ich ihn nicht anrufen werde? Because I know exactly what he's going to say. Weil ich ganz genau weiß, was er sagen wird. Rob. Oh, did you pray? Hast du gebetet? You know what? I called him anyway. Weißt du, ich habe ihn trotzdem angerufen. And you know what he said? Und weißt du, was er gesagt hat? Rob, did you pray? Hast du gebetet? I said, why did I know he was going to say that? Und ich sagte, warum? Wie habe ich das gewusst, dass er das sagen wird? Because no leader who is spirit-filled wants to be a king. Weil kein Leiter, der geistgefüllt ist, möchte ein Herrscher sein. Why do I want to play God in people's lives? Warum möchte ich mich zum Gott aufspielen in den Leben anderer? You know, but we understand the natural is sometimes afraid. Aber wir verstehen, das Natürliche ist manchmal ängstlich. We can get counsel. Wir können Seelsorge empfangen. Counsel is great. Ein Rat ist But gut. Counsel is never telling someone what to do. Aber ein Rat ist niemals, wenn ich jemand anderem sage, was er tun soll. I'll pray with you. Ich bete mit dir. I'll tell you what God says. Ich sag dir, was Gott sagt. And you decide before the Lord. Und du triffst die Entscheidung vor dem Herrn. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. It was for freedom. Zur Freiheit. That Christ set us free. Hat uns Christus befreit. So we pray tonight. So beten wir heute Abend. Lord, that we would walk in our liberty. Herr, dass wir in unserer Freiheit wandeln. And that we honor those in leadership. Und dass wir diejenigen in Leiterschaft ehren. But you are the mediator. Aber du bist der Vermittler. You are the leader. Du bist der Führer, der Leiter. And may we never be as Israel was. Und lass uns nie so sein wie Israel. Asking for a king. Dass wir nach einem Herrscher, um einen Herrscher bitten. And rejecting you as king. Und dich als König zurückweisen. You are the King of Kings and Lord of Lords. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. We want to honor you. Wir wollen dich ehren. In all our decisions. In all unseren Entscheidungen. And we thank you that you will give us understanding in all things. Und wir danken dir, dass du uns Erkenntnis gibst in allen Dingen. Thank you for your promises. Wir danken dir für deine Verheißungen. Thank you for your people. Wir danken dir für deine Menschen. Thank you for the liberty. Danke für die Freiheit. For taking care of us. Dass du dich um uns sorgst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.